Erster die Apostel und Brüder in Jude hörten. Auch nicht Juden nahmen Gottes Wort an. Zweiter Petrus kam nach Jerusalem. Einige Gläubige stritten mit ihm. Dritter, er war bei Männern, die nicht beschnitten waren. Er hatte mit ihnen gegessen. Vierter Petrus begann zu erzählen. Er erklärte ihnen alles genau. Fünfter, ich war in Joppe und betete. Ich sah eine Vision. Ein großes Tuch kam vom Himmel herunter. Es hatte vier Ecken und kam zu mir. Sechster, ich sah hinein. Ich sah Tiere auf der Erde. Ich sah wilde Tiere, Kriechtiere und Vögel. Siebter, ich hörte eine Stimme. Sie sagte, steh auf, Petrus. Schlachte die Tiere und iss es. Achter, ich sagte, nein, Herr. Ich habe nie etwas Unreines gegessen. Neunter, die Stimme vom Himmel sagte noch einmal, was Gott rein gemacht hat, nenne du nicht unrein. Zehnter, das passierte dreimal. Dann wurde alles wieder in den Himmel gezogen. Elfter, drei Männer kamen zu dem Haus. Sie waren aus Caesarea und suchten mich. Zwölfter, der Heilige Geist sagte mir, ich soll mit ihnen gehen. Sechs Brüder gingen auch mit mir. Wir kamen in das Haus des Mannes. Dreizehnter, der Mann erzählte uns. Er hatte einen Engel in seinem Haus gesehen. Der Engel sagte, schicke nach Joppe. Ho Simon, der auch Petrus heißt. Vierzehnter, er wird dir Worte sagen. Durch diese Worte wirst du gerettet. Auch deine ganze Familie wird gerettet. Fünfzehnter, ich begann zu reden. Der Heilige Geist kam auf sie. Das war wie bei uns am Anfang. Sechzehnter, ich erinnerte mich an die Worte des Herrn. Er sagte, Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft. Siebzehnter, Gott gab ihnen das gleiche Geschenk wie uns. Sie glaubten an Jesus Christus. Wie konnte ich Gott dann aufhalten? Achtzehnter, sie hörten das und waren ruhig. Sie lobten Gott und sagten, Gott gab auch den Nichtjuden die Möglichkeit, umzukehren und zu leben. Neunzehnter, die Gläubigen flohen wegen der Verfolgung nach Stephanus Tod. Sie gingen nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie sprachen nur zu Juden über Gottes Wort. Zwanzigster, einige von ihnen waren aus Zypern und Kyrene. Sie kamen nach Antiochia. Dort sprachen sie auch zu den Griechen. Sie erzählten ihnen von Jesus. 21. Der Herr half ihnen. Viele Menschen glaubten. Sie kehrten um zum Herrn. 22. Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon. Sie schickten Barnabas nach Antiochia. 23. Barnabas kam an. Er sah Gottes Güte und freute sich. Er ermutigte alle, dem Herrn treu zu bleiben. 24. Barnabas war ein guter Mann. Er war voll Heiligen Geistes und Glaubens. Viele Menschen kamen zum Herrn. 25. Barnabas ging nach Tarsus. Er suchte Saulus. Er fand ihn und brachte ihn nach Antiochia. 26. Sie waren ein Jahr lang in der Gemeinde. Sie lehrten viele Menschen. In Antiochia nannte man die Jünger zuerst Christen. 27. In dieser Zeit kamen Propheten. Sie kamen von Jerusalem nach Antiochia. 28. Ein Prophet hieß Agabus. Er sagte durch den Geist, eine große Hungersnot wird kommen. Diese Hungersnot kam unter Kaiser Claudius. 29. Die Jünger beschlossen, jeder soll den Brüdern in Jude helfen. Jeder soll so viel geben, wie er kann. 30. Sie taten das. Sie schickten die Hilfe mit Barnabas und Saulus. Sie gaben es den Ältesten.